Deutschlandfunk, Andruck. Mehr als 7 Jahre ist es her, dass die US-Armee den damaligen Al-Qaida-Chef Osama bin Laden in Pakistan getötet hat. Das Terrornetzwerk verlor damals nicht nur seinen weltbekannten Anführer, sondern, so war zumindest die Hoffnung, auch seine Bedeutung. Und tatsächlich ist zuletzt recht wenig von Al-Qaida zu hören gewesen. Hat das Terrornetzwerk wirklich seine Macht verloren? Dieser Frage ist der Islamwissenschaftler Behnam Said nachgegangen. Geschichte Al-Qaidas heißt sein Buch über die Organisation, das weit mehr ist als nur ein historischer Rückblick, wie unser Rezensent Jan Kuhlmann ausführt. Es ist vergleichsweise ruhig geworden um das Terrornetzwerk Al-Qaida. Zuletzt hat der große Konkurrent der Organisation die Schlagzeilen bestimmt, die Terrormiliz Islamischer Staat, ein verfeindeter Bruder im Geiste, der zeitweise große Teile des Iraks und Syriens kontrollierte. Doch Al-Qaida lebt. Behnam Said nennt das Netzwerk in seinem Buch sogar die mächtigste Terrororganisation der Moderne und warnt davor, einen Abgesang auf Al-Qaida anzustimmen. Parallel zum allmählichen Niedergang des IS seit 2015 ist es zu einem stillen und weitgehend unbemerkten, aber hochgefährlichen Wiedererstarken Al-Qaidas in verschiedenen Ländern der arabischen Welt, Afrikas und Asiens gekommen. Said ist Islamwissenschaftler. Er hat lange beim Hamburger Verfassungsschutz gearbeitet und gehört in Deutschland mittlerweile zu den besten Kennern der islamistischen Terrorszene. Die Geschichte Al-Qaidas erzählt er von den Anfängen in den 80er Jahren, als sich die führenden Köpfe der Dschihad-Bewegung in Pakistan und Afghanistan trafen, vorneweg Osama bin Laden. Die Keimzelle für eine Verbindung von Ideologie und Geld, wie Said schreibt. Bin Laden gründete damals im Osten Afghanistans seine erste Basis, genannt die Löwenhöhle, hoch an einem Berg gelegen. Der Ausbau der Basis blieb den in der Nähe stationierten russischen Soldaten daher nicht verborgen, die im Frühjahr 1987 die Löwenhöhle angriffen. Bin Laden, der aktiv an den Kampfhandlungen teilnahm, und sein kleiner Trupp konnten den ersten Angriff und auch die nachfolgende Attacke afghanischer Soldaten abwehren und eine große Zahl sowjetischer Spezialkämpfer töten. Das war der Beginn von Bin Ladens Ruf als erfolgreicher arabischer Feldherr des Dschihad und begründete die Legende Al-Qaidas. Viele der Ereignisse seitdem sind bekannt. Die Anschläge vom 11. September 2001, die Invasion erst in Afghanistan, dann im Irak, der Tod Osama Bin Ladens. Detailliert verfolgt Said die Spuren der Terrororganisation bis in die Gegenwart. Er beschreibt den Aufstieg Bin Ladens und er legt dar, wie die Organisation nach den aus ihrer Sicht erfolgreichen Terroranschlägen vom 11. September einen rasanten Abstieg erlebte, als weltweit die Jagd auf die Dschihadisten begann. Vor allem der Afghanistan-Krieg habe Al-Qaida in eine desolate Lage gestürzt. Die Führung wie auch die Mitglieder waren versprengt oder getötet. Viele der Überlebenden wurden in Pakistan verhaftet und in die Geheimgefängnisse der USA verbracht. Al-Qaidas Infrastrukturen und Camps waren von den Bombardements komplett zerstört, der sichere Rückzugsort Afghanistan für immer verloren. Doch in dieser Krise reagierte Al-Qaida mit Wandlungsfähigkeit. Die Organisation passte ihre Strategie an. Al-Qaida zeigte sich als dynamische und flexible Organisation, die ihre Strukturen veränderte und sich auf andere Regionen konzentrierte. Den Maghreb, Ostafrika oder den Jemen. Und den Irak, wo mit dem Jordanier Abu Musab al-Zarqawi einer der brutalsten Al-Qaida-Anführer aufstieg. Al-Zarqawis Anschläge ragten heraus. Sie waren eine Inszenierung des Todes, konzipiert als Nachricht an Freund und Feind, eine Botschaft der Stärke und des Grauens. Seine Selbstmordattentäter erzeugten maximale Opferzahlen und Schäden. Später sollte aus Al-Qaida im Irak der IS entstehen, der sich von dort nach Syrien ausdehnte. Aufbauhilfe für Al-Qaida leistete der Westen, vorneweg die USA, mit dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Vor allem die Irak-Invasion 2003 habe dabei das Narrativ eines Kampfes des Westens gegen den Islam befeuert. Eine Tankfüllung für den fast schon leeren Motor Al-Qaidas, wie Said schreibt. Viele Schritte nach dem 11. September 2001 haben nicht nur ungeheure Mittel aus dem US-Haushalt verschlungen, sondern waren oft ineffektiv, ja sogar kontraproduktiv. Der Krieg gegen den Terrorismus hat nicht zu einem Mehr an weltweiter Sicherheit, sondern zu einer Zuspitzung der Lage in vielen Regionen der muslimischen Welt und zu mehr Radikalisierung geführt. Saids Buch ist auch eine Warnung. Denn das Schicksal des IS ähnelt dem Al-Qaidas. Auch der IS scheint gerade besiegt. Er hat in Syrien und im Irak den größten Teil seines Herrschaftsgebietes verloren. Und doch wäre es irrig anzunehmen, er sei besiegt. Gut getan hätte dem Buch eine tiefergehende Analyse der Ideologie der Dschihadisten verschiedener Couleur. Trotzdem ist Behnam Said ein akribisch recherchiertes Buch über Al-Qaida gelungen, trocken im Ton, aber hoch informativ. Lautet das Urteil von Jan Kuhlmann nach der Lektüre von Behnam Saids Buch »Geschichte Al-Qaidas«. Bin Laden, der 11. September und die 1000 Fronten des Terrors heute. Bei CH Beck erschienen, 239 Seiten, 14,95 €.